bringe Lyrics rigoros. Echt, nur im Viertel gibt's ein Mikrofoncheck. Hier spielt der Sizzling Hot und Typico Rap. Oh, wo yeah, Pretty sagt, der dein Mittelohr sprengt. Denn du weißt doch Bescheid, Brat, der geilste zur Zeit. Hey, ist mit Abstand die Eins, gemacht für den Scheiß. Hörst du, wie ich rappe, schiebst du fette Abfucks am Mike. Ich schiebe Abfucks nur auf Staatspolizei, weil die Straßen sind heiß, doch sie haben's nicht leicht. Karlsruhe schweigt wie ein Grab, wenn es heißt. Guten Morgen und sie kommen schon mit Handschuhen rein. Cool bleiben, schweigen und Fehler nicht bereuen. Ha, ja, reden wir kein Deutsch, sonst versteht ihr ja, was läuft. Sie legen sich ins Zeug, sie hätten sich gefreut, hätten sie etwas gefunden und zerlegen unser Zeug. Jedes Mal von neuem sind sie regelrecht enttäuscht. Ich geb zu Protokoll ne Packung Papers und ein Joint Zippy. Ich roll ein Sticky aus den Boxen, läuft Biggie, während ich voll open gucke. Doch Andro muss heute mit ihnen, ja, Bigger. Kassessa, das City, ein übelstes Glück. Die Kripo schickt uns liebste Grüße zurück. Pokaże nie ma drugiej szansy, brate, krize i tu dalej. Brate, krize i tu dalej. Brate, krize i tu dalej. Pokaże nie ma drugiej szansy, brate, krize i tu dalej. Jest tu parę, brate, jest tu, jest tu, jest tu, jest tu parę. Pokaże nie ma drugiej szansy, brate, krize i tu dalej. Brate, krize i tu dalej. Brate, krize i tu dalej. Pokaże nie ma drugiej szansy, brate, krize i tu dalej. Jest tu parę, brate, jest tu, jest tu, jest tu, jest tu parę. Bis Asmara, passe vrati, ich warne euch bloß, weil ich für die Hrvati und habe Schatz Flow. Wir laufen durch Ostadt, sie warten da schon. Slow, machen Fotos von Hase und Wurst, von Andro und Low, allen vier ist als Stier. Stöpsel in den Ohren, sie haben Verbindung zum Revier. Doch alle Vögel werden geschossen, alle Fische werden rasiert. Freitag, Samstag, abends ist das ganze Viertel betoniert. Es eskaliert, bis etwas passiert, bis du nicht mehr weißt, von wem und wie viel Tritte du kassierst. Wenn der nasse Asphalt alle Lichter reflektiert, Homies, bitte ist um zu splitten, weil ich splitte wie ein Tier. Ich bin Haze und meine ganze Clique ist mit mir. So zu 10. oder 9. also dreh 2-3 Joints, klebe. Übriges Zeug, das den Schädel betäubt. Doch weil Amnesia schmeckt, einfach später erneut. Ihr dappt so vorbei und ihr seht, was da läuft. Aber kackt euch nicht ein, wir wollen eh nix von euch. Es sei denn, es trägt einer Gold und Klunkerohr vom Papa. Weil dann schlag ich dir die Steppe-Kappe runter von deinem Kaffer. Ein Brasilianer und zwei Jugos Motherfuckern durch die Hut. Und auf der Party kommt sein Grundlos zu nem Abfahrt wie gehabt. Aber nun trägt mich die Flut in die Fremde. Doch ich tu bis zum Ende, Karlsruhe represent. Pokaże nie ma drugie Chance, brate, Krise i tu dalje. Brate, Krise i tu dalje. Brate, krize i tu dalje. Każe nie ma drugiej szanse, brate, krize i tu dalje. Jest tu parę, brate, jest tu, jest tu, jest tu, jest tu parę. Pokaże nie ma drugiej szanse, brate, krize i tu dalje. Brate, krize i tu dalje. Brate, krize i tu dalje. Każe nie ma drugiej szanse, brate, krize i tu dalje. Jest tu parę, brate, jest tu, jest tu, jest tu, jest tu parę.